Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium Laudanum und Kleinbonum liegen. Jeden Tag, so geht auch heute wieder die Sonne auf über dem kleinen, wohlbekannten Dorf von Asterix, wo eitel Freude und Friede herrscht. Schon aufgestanden, Obelix? Das wird ein herrlicher Tag. Heute Nacht habe ich was Komisches geträumt, Asterix. Ich habe geträumt, die Störche werden übers Dorf geflogen, um die bestellten Babys abzugeben. Und einer von ihnen hätte aus Versehen eins hier abgesetzt. Oh. Also jetzt sag bloß, du glaubst noch an den Klapperstorch, der die kleinen Kinder bringt. Na, warum denn nicht? Ich bringe ja auch die Hinkelsteine, oder? Eines Tages werde ich dich mal aufklären müssen, Obelix. Ich komme raus. Ja. Was ist denn das für ein Korb? Das darf doch nicht wahr sein. Das muss ja ein Witz sein. Obelix! Ja? Was ist denn das? Also das hätte ich mir nicht träumen lassen. Siehst du, Störche sind auch Lieferanten und können sich irren. Obelix, du regst mich auf. Hilf mir lieber, das Baby stillzukriegen. Vielleicht hat es Hunger. Oh, wie schade. Gestern Abend habe ich das letzte Wildschwein aufgegessen. So viel ich weiß, trinken Babys aber Milch. Da weiß ich, wo es welche gibt. Und kurz darauf stellt Obelix eine ganze Kuh auf den Tisch. So, ich weiß nur nicht, wie man die Milch rauskriegt aus der Kuh. Na, ich mach das schon. Besorg du mal irgendwas, das als Fläschchen dienen kann. Und Obelix macht sich auf die Suche. Guck mal, Asterix, sogar einen richtigen Sauger habe ich obendrauf gemacht. Ja gut, du gibst ihm jetzt zu trinken, während ich den Dorfrat einberufe. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie sowas geht. Das macht nichts, er weiß das schon. Wenig später hat sich der Dorfrat versammelt. Ich verstehe deine peinliche Lage, Asterix. Es gilt schleunigst herauszufinden, woher das Kind kommt und wem es gehört. Nun ist es ja leider so, dass ausgesetzte Kinder oft auf dem Tempelaltar oder auf dem Dorfplatz aufgefunden werden. Wenn aber ein Baby absichtlich vor der Hütte eines unverheirateten Kriegers ausgesetzt wird, lässt das auf einiges schließen. Auf was denn, gute Miene? Hey, Moment! Bei euch piept's wohl! Ja. Vielleicht haben Herr Asterix nicht einmal Schwierigkeiten, die Mutter dieses Kindes wiederzufinden. Bringt sie zum Schweigen oder ich mache Häuptelsalat aus ihr! Asterix, komm schnell! Dabei hat der Tag so gut angefangen. Als alle in Asterix Hütte stürmen, schleudert das Baby gerade die verdatterte Kuh am Schwanz im Kreise herum. Er nimmt die ganze Kuh als Rassel, Asterix. Mein Teutates, ich wette, du hast ihm die Milch in eine Feldflasche gefüllt, die noch halb voll war, mit Zaubertrank. Was? Ist das nicht gefährlich für ihn, Miraculix? Für ihn nicht. Obelix ist der dickste Beweis, dass es für die Verabreichung des Zaubertranks an Kinder keine Kontraindikation gibt. Nebenwirkungen stellen sich höchstens in Bezug auf die Umgebung ein. Oh, Majestix, was sollen wir bloß mit dem Kind anstellen? Findet ihr nicht, dass ihr schon viel zu viel angestellt habt? Lasst ja eure Tatzen weg von dem Kind. Was hier fehlt, ist die zärtliche Fürsorge einer Mutter. Och, mein Engelchen, was dir fehlt, ist Hautkontakt. Yes, Dix, komm sofort mit. Dass du mir nie mehr mit Leuten verkehrst, die aus allem, was sie anfassen, etwas Ungeheures machen. Aber Mienchen. Ich habe den Eindruck, dass unser Baby bereits einen gesunden Menschenverstand hat. Damit wäre ein Problem aus der Welt, Asterix. Das heißt, er sieht in euch jetzt endgültig seine Adoptivväter. Asterix und Obelix, ihr habt jetzt das schwere Amt der Vormundschaft für dieses Kind angetreten. Also seid auf der Hut. Etwas später. Er ist eingeschlafen. Da ist sowas nicht größer als ein Frischling und doch beschäftigt es dich derart, dass du in der Zeit glatt 50 Hinkelsteine hauen könntest. Ich frage mich nur, wer die Wahnsinnsidee gehabt haben kann, dieses Kind auszusetzen. Ich hab's dir doch gesagt, das kann nur einer von den Störchen. Hör auf mit deinen Störchen oder ich beiß dich. Psst, psst, psst, du wächst ihn noch. Und dann will er wieder eine Kuh zum Spielen. Tja, wenn du eben nicht so dämlich gewesen wärst, sein Fläschchen aus einer Flasche mit Zaubertrank zu machen. Tja, wenn der Herr Asterix eben nicht seine Flaschen ungespült rumliegen ließ. Selber Flasche! Jetzt reicht's mir aber bis zum Hals. Und du bringst mich langsam zum Überlaufen. Ja, bitte. Ich hab's ja gewusst. Also ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir uns auf die Suche nach den Eltern dieses Kindes machen. Irgendwann ist der Kleine wieder eingeschlafen. Ein Indiz haben wir. Die Windeln und Decken des Babys sind aus fein besticktem Stoff, wie es ihn bei den reichen Römerfamilien gibt. Wir beginnen also unsere Erhebung in den Römerlagern hier rings ums Dorf. Klasse, klasse, klasse! Ich bin ganz wild auf einer Erhebung bei den Römern. Idefix, du passt während unserer Abwesenheit auf das Baby auf. Friss alles auf, was sich ihm nähert. Glaubst du denn, dass Idefix der Aufgabe gewachsen ist? Aber natürlich, der hat Erfahrung. Ich habe ihm doch auch beigebracht, auf Hinkelsteine aufzupassen. Doch als Asterix und Obelix noch nicht lange im Wald sind... Das ist die Stimme von Idefix. Hoffentlich ist dem Kind nichts passiert. Wie hat der Kleine uns denn so schnell gefunden? Ist doch kein Wunder, bei dem Quantum-Zaubertrank, dass der noch Intus hat. Und was machen wir jetzt? Naja, nehmen wir ihn eben mit. Im Grunde ist die Erhebung viel einfacher, wenn wir ihn dabei haben. Da ist Klein Bonum. Also, du hast kapiert, Obelix. Ja. Für diese Art Erhebung braucht man Takt- und Fingerspitzengefühl. Kapiert, ja. Wir stürmen rein, hauen alles kurz und klein und befragen das Volk, ohne es vor den Kopf zu stoßen. Und so wird's gemacht. Was wollt ihr eigentlich hier? Wir sind sofort wieder weg. Nur eine kleine Erhebung. Dafür treibt ihr aber einen erheblichen Aufwand. Erkennst du dieses Kind? Ich habe schon 14 Stück drunten in Latium anerkannt. Aber ich bin so gut wie sicher, dass das da nicht von mir ist. Frag doch mal im Lager Laudanum nach. Doch im Lager Laudanum, ebenso wie im Lager Babaorum, tritt die Erhebung auf der Stelle. Erst im Lager Aquarium finden Asterix und Obelix eine Spur. Ich kenne da einen Typ, der könnte euch vielleicht helfen. Heute Morgen hatten wir Besuch von einem Präfekten, der den Auftrag hat, sämtliche Gallier hier in der Gegend zu zählen. Na und? Natürlich ist das nur ein Vorwand. Der Präfekt hat mir nämlich anvertraut, dass er nach einem Kind suchen soll, das eurem da haarscharf ähnlich sieht. Los, Obelix, wir müssen diesen Präfekten finden. Wenn Sie mit so viel Aufwand nach dem Kleinen suchen, stammt er sicher aus einer vornehmen und vermögenden Familie. Daran liegt's, dass er so stark ist und nicht am Zaubertrank. Stimmt's, Sohnemann? Im Wald treffen sie auf eine römische Patrouille. Die Gallier! Keine Angst, Römer. Wir möchten nur mit eurem Chef, dem Präfekten Kaktus, sprechen. So, Kleiner. Du bleibst hier sitzen und läufst nicht weg, gell? Während Asterix mit den Römern palavert, schleicht sich einer der Legionäre von hinten an das Baby heran. Oh, das ist sicher das Baby, das Kaktus sucht. Wenn ich es ihm bringe, macht er mich sicher zum Optio und überschüttet mich also ehrlich mit Gold. Auf wessen Konto geht eigentlich diese Volkszählung? Doch das Vorhaben des Legionärs kommt zu einem plötzlichen Ende. Hilfe! Guck, Asterix! Jetzt hat er sich einen Römer als Rassel ausgesucht. Oh. Weg hier! Oh, sogar ihre Kinder haben übermenschliche Kräfte. Halt die Klappe und renn! Ja, ja. Weißt du eigentlich, mein Kleiner, dass wir eine ganze Menge gemeinsam haben? Indessen im Palast des römischen Präfekten von Arimurica. Schnell, sende deine Boten nach Rom. Ah, nicht nötig. Brutus. So ist es. Ich komme eigens aus Rom, um mich nach dem neuesten Stand unserer Angelegenheit zu erkundigen. Hast du das Kind gefunden? Ich bin gerade dabei. Es befindet sich in einem kleinen Dorf an der Nordküste. Aber es wird strengstens bewacht von zwei Galliern, die mir ein paar Lager aufs Kreuz gelegt haben. Cäsar hat mir oft von einem Dorf voller unbeugsamer Gallier erzählt. Von so ein paar Spinnern, die ihre Kraft aus einem Zaubertrank beziehen. Ich krieg das Kind, und wenn ich ganz Gallien niederbrennen muss. In dem gewissen Dorf treffen gerade unsere Freunde wieder ein. Los, Sohnemann, runter von meinen Schultern, vertritt ein bisschen die Beine. Oh, siehst du, Asterix? Er kennt sogar schon dein Haus. Jetzt habe ich mal eine Tür gehabt. Niedlich. Genauso war ich auch in seinem Alter. Ich frage mich, ob wir dem Kind ein gutes Vorbild sind. Später, als die Tür repariert ist, der Kleine schläft und Idefix Wache hält, geben Asterix und Obelix Majestix einen Bericht zur Lage. Die Römer wissen also, dass das Baby hier ist und ihre angebliche Volkszählung lässt darauf schließen, dass ihre Absichten alles andere als ehrlich sind. Was immer noch nicht die Frage beantwortet, warum hat man das Kind gerade in unserem Dorf ausgesetzt? Ich glaube, ich weiß die Antwort. Dieses Kind soll sicher vor den Römern geschützt werden. Und allein unser Dorf ist ein Ort der Zuflucht, den die Armeen Cäsars nie zu betreten wagen würden. Auf dem Rückweg macht sich Asterix Gedanken. Wenn wir das nächste Mal wieder weggehen, sollte einer von uns dableiben und auf das Kind aufpassen, Obelix. Ach so, ja, und wer zum Beispiel? Ja, du zum Beispiel. Und warum ich zum Beispiel? Weil ich besser geeignet bin, nach den Eltern des Kleinen zu suchen und du besser geeignet bist, auf die Frische deiner Hinkelsteine zu achten. Deshalb zum Beispiel. Schau, zum Beispiel, der Kleine hat schon wieder die Tür zerschlagen und ist durchgebrannt. Das war ja wohl vorherzusehen. Schnell, wir müssen ihn sofort suchen. Bei Majestix hat es auch die Tür eingeschlagen. Ja, und da drüben auch. Dort ist er. Er steht bei Miraculix vor der Tür. Ja, herein. Ist das nicht in Ordnung, Asterix? Nein, ganz im Gegenteil. Der Kleine hat gerade gemerkt, dass der Zaubertrank aufgehört hat zu wirken. Endlich haben wir wieder unsere Ruhe. Doch in Condate? Jetzt kennst du das schreckliche Geheimnis um die Geburt dieses Knabenkaktus. Und du kennst ebenfalls das nicht minder schreckliche Geheimnis meiner Absichten. Weh dir, wenn du mich verrätst. Ich? Dich verraten? Sag selbst, sehe ich aus wie ein Verräter? Ja, aber ich habe keine andere Wahl. Wenn du mir behilflich bist, bekommst du in Rom das Amt eines Senators, nachdem es dich schon lange gelüstet. Wenn es nicht schon geschehen wäre, würde ich Vater und Mutter verkaufen, um dir besser dienen zu können. O Brutus, Sohn des Cäsar. Adoptiv, Sohn, wohlgemerkt. Alles, was ich von dir verlange, ist, mir das Kind herbeizuschaffen. Da habe ich bereits eine Idee. In dem kleinen gallischen Dorf ist immer noch die Hölle los. Du Asterix, wie wär's, wenn wir ihm nur ein kleines Tröpfchen Zaubertrank geben? Dann würde er vielleicht... Nein, ihr habt schon genug angestellt, ihr beide. Ja, schon gut, ich hab schon verstanden, ja. Komm, Idefix, schließlich sind wir ja hier nicht zu Hause. Ach, so ist das, aha. Er lässt mich mit dem Kind sitzen. Gar nicht so dumm, Herr Obelix. Also komm, Obelix, jetzt mach deinen Quatsch. Wo willst du hin? Zu uns nach Hause. Was, Idefix? Aber du weißt doch ganz genau, dass mein Zuhause auch dein Zuhause ist. Das hier ist dein Zuhause. Und ich merke sehr schnell, wenn ich zu viel bin. Ja, Schluss jetzt damit. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin ein bisschen nervös im Augenblick. Aber ich brauche deine Hilfe, Obelix. Also, das ist dein Problem. Na schön. Also, ich hab verstanden. Du suchst einen Vorwand, um dich zu drücken. Weißt du, was du bist, Obelix? Ein fetter Feigling! Ja. Sag das nochmal. Ein Fett. Weißt du, ich hab Angst. Aber, Kinderchen, schämt ihr euch gar nicht, euch so zu streiten, ihr beiden Freunde. Ja, Brüder gar. Also. Verzeih mir, Obelix. Ich hatte es ehrlich nicht so gemeint. Ach, ich bin ja an allem schuld, aber... Du, Asterix, stimmt es, dass ich fett bin? Nein, du bist nicht fett. Du bist nur ein bisschen rundlich. Ja. Du dickes, du kleines Dummerchen. Oh, Druide... Wir müssen etwas unternehmen. Wir sind Krieger. Wir sind nicht die richtigen Leute, um so ein Kind aufzuziehen. Die Schwierigkeit ist nur, dass ihr die Einzigen seid, die ihr in seiner Umgebung duldet. Naja, also ich meine, jetzt, wo die Wirkung des Zaubertranks bei ihm aufgehört hat, da könnten wir ihn vielleicht einer Amme anvertrauen. Ja, vielleicht. Oh, er hat aufgehört zu brüllen. Das Schlimmste ist überstanden. Oder das Schlimmste kommt erst noch. Ich ahne Schreckliches. Nein! Beim Teutates! Ich hab's gewusst! Er ist wieder weg. Mit Idefix Hilfe ist das Baby schnell gefunden. In Miraculix Hütte. Asterix! Der Kleine ist in den Kessel mit Zaubertrank gefallen. Oje, das erinnert mich doch an irgendetwas. Es ist zwar nicht mehr viel drin, aber genug, dass die Wirkung diesmal länger anhalten wird. Weißt du was, Sohnemann? Du gefällst mir. Und ich hatte nur das Schlimmste befürchtet. Ganz in der Nähe des unbeugsamen gallischen Dorfes schlagen die Römer unter Leitung von Cactus und Brutus ein befestigtes Lager auf. Später? Das ist Wurzellaus, der Legionär, von dem ich dir erzählt habe, Brutus. Woher weißt du, dass wir ein Kind suchen, Wurzellaus? Also ehrlich, ich habe gehört, wie der Präfekt mit dem Centurio vom Lager Aquarium gesprochen hat. Und um ein Haar, also ehrlich, hätte ich euch das Kind gebracht, O General. Ja? Und was hat dich daran gehindert? Das Kind, mit Verlaub. Es hat mich mit einer Rassel verwechselt, also ehrlich, und mich herumgewirbelt, Herr General. Dein Legionär macht den Eindruck, als hätte er einen Schlag auf den Schädel erhalten. Er ist nicht sehr beschlagen, aber er kann uns von Nutzen sein. Na schön. Wenn dieses Kind rasseln mag, dann wirst du ihm welche bringen, Wurzelaus. Du wirst dich als gallischer Hausierer verkleiden und das Dorf der Unbeugsamen betreten. Dort wird es dir ein leichtes sein, das Kind zu schnappen und zu uns zu bringen. Wenn du den Auftrag ausführst, mache ich dich zum Optio. Und wenn ich mich weigere, also ehrlich? Dann wirst du zum Leibgericht der Zirkuslöwen. Also ehrlich. In einem gewissen kleinen gallischen Dorf findet sich bald darauf ein Hausierer ein. Bin ich hier richtig bei Asterix? Wer bist du und was willst du von mir, Fremder? Ich heiße Wurzelausix und bin Hausierer. Am Eingang eures Dorfes hat man mir gesagt, dass du eine Rassel brauchst. Wenn ihn das beruhigt, kaufe ich dir den ganzen Vorrat ab. Die Kinder fliegen auf meine Rasseln, du wirst sehen. Ei, sieh mal, was dir Onkel Wurzelausix für ein schönes Rasselchen mitgebracht hat. Jetzt nimmt der Kleine schon wieder den ganzen Mann als Rassel. Ja und? Er mag halt lieber Rasselhausierer als Hausierer rasseln. Das ist alles. Loslassen! Du weißt, dass das gar nicht schön ist, nicht? Hausierer putz zu machen. Es tut mir wirklich leid. Es macht nichts. Ich liebe kleine Kinder. Also, ehrlich. Was machen wir bloß mit dem Kleinen, wenn man ihn wenigstens mit auf die Wildschweinjagd nehmen könnte? Aber dann probier das hinterher bei den Tieren im Dorf. Du kommst doch viel herum, Wurzelausix. Kennst du nicht eine handfeste Amme, die bereit wäre, ihn zu betreuen? Aber sicher. Und inzwischen könnte ich ihn beaufsichtigen, um euch einen Gefallen zu tun. Also ehrlich. Obelix, meinst du, wir könnten das riskieren? Wenn hier einer was riskiert, dann ist es der Hausierer. Also, in Ordnung, wir sind einverstanden, aber pass auf, dass er die Hütte nicht verlässt. Wir sind gleich wieder da. Wir schnappen uns nur 2 oder 3 Wildschweine fürs Abendessen. Kaum ist Wurzelaus mit dem Kleinen allein. Ich frage mich, ob ich mit dem Löwen im Zirkus nicht besser dran wäre. Also ehrlich. Später? Endlich ist er eingeschlafen. Jetzt schlepp ich ihn rasch ins Lager, bevor er aufwacht. Oh nein, jetzt geht er schon wieder los. Sei's drum, ich geb's auf. Er verfolgt mich! Hilfe! Vom Entsetzen gehetzt, prescht Wurzelaus durch den Wald, vorbei an der Wache vor dem römischen Lager, bis in die hinterste Ecke des Zeltes von Kaktus. Haltet ihn! Rettet mich! Wurzelaus, komm jetzt sofort her! Nein. Das ist ein Befehl! Nein! Lieber in den Zirkus! Komm jetzt sofort her! Erst müsst ihr mir schwören, dass das kleine Monster nicht hier im Lager ist. Ah, ich hab's von vornherein gewusst, dass der Typ nicht ganz normal ist. Beruhige dich, Wurzelaus. Hier im Lager bist du sicher. Und jetzt erzähl mal der Reihe nach. Also ehrlich, ich hatte das Vertrauen der Gallier erworben, die mir den Kleinen zur Betreuung übergaben. Als sie mal fort waren, wollte ich ihn wegschleppen. Aber das Monster hat übermenschliche Kräfte, also ehrlich. Und jedes Mal, wenn es mich sieht, nimmt es mich als Rassel. Das ist so eine fixe Idee von ihm. Na, jetzt fängt er wieder an zu spinnen. Im gallischen Dorf werden sie auch nicht mit ihm fertig. Asterix hat mich sogar selber gefragt, ob ich nicht eine handfeste, kräftige Amme kennen würde, die ihn betreuen könnte. Hört, hört! Ich glaube, ich hab's verdient, zum Optio ernannt zu werden. Du hast versagt! Sei froh, wenn du nicht auf die Speisekarte der Löwen im Zirkus gesetzt wirst. Verschwinde! Die Sache mit Rama hat mich auf eine Idee gebracht. Warum schicken wir nicht selbst eine in das gallische Dorf, hm? Weil wir keine auf unserer Soldliste führen. Doch, dich? Wieso mich? Überleg doch mal, Kaktus. Der andere Spinner ist ein für alle Mal bei den Galliern unten durch. Und außer uns beiden darf niemand von dem Geheimnis erfahren. Außerdem, wenn dir wirklich an dem Senatorenposten gelegen ist, dann... Versprich mir wenigstens, dass niemand davon erfährt. Einige Zeit später marschiert ein ziemlich kräftig gebautes Weib über den Platz eines ziemlich bekannten gallischen Dorfes, dessen Frauen gerade bei Verleinigs Fische kaufen. Was kommt denn da auf uns zu? Aus dem Dorf ist die nicht. Hey, wie die schon aussieht. Was will die denn hier? Die kommt aus keinem guten Stall. Entschuldigt, meine Damen. Könnt ihr mir sagen, wo ich Asterix den Krieger finden kann? Den findet ihr auf Anhieb. Das ist derjenige, der seine Haustür repariert. Da drüben. Außerdem ist er klein und trägt einen gelben Schnauzer. Aber vielleicht kennt ihr ihn ja persönlich. Ah, ja. Nein. Vielen Dank. Denkt ihr auch, was ich denke, meine lieben Freundinnen? Seid ihr Asterix? Ja, warum? Ich heiße Vaseline. Ich habe gehört, dass ihr ein Kindermädchen sucht. Und da wäre ich genau die Richtige. Ihr seid nicht aus dem Dorf. Woher wisst ihr, dass ich ein Kindermädchen suche? So spricht sich rum in der Legion. Ich meine Region. Vor allem, wenn es sich um den berühmten Asterix handelt, den heldenhaften Krieger. Und ich? Weiß die Region auch, wer ich bin? Ich bin sicher, dass ich vor Obelix, dem schönen, verführerischen Träger von Hinkelsteinen, stehe. Vielleicht wisst ihr dann auch, dass das zu beaufsichtigende Kind sehr schwierig ist. Ich hab schon ganz andere auf Vordermann. Ich hab schon schwierigere Kinder aufgezogen. Bitte, wir können's ja mal versuchen. Aber sagt dann nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Gut. Wo ist der Kleine denn? Im Haus. Da werde ich gleich mal nach ihm sehen. Ja, wo ist denn der süße Spatz? Komisch. Mir kommt es vor, als hätte ich das Gesicht dieser Gallierin schon mal gesehen. Ja, auf alle Fälle hat die Frau Geschmack. Na schön. Ob Frau mit Geschmack oder nicht, lass uns auf der Hut sein. Ich hatte euch gewarnt, er ist unmöglich. Aber absolut nicht. Das war nur ein erster Kontakt. Ich versuche es gleich nochmal. Ich werde dich schon kriegen, du Miststück. Seht ihr, das ganze Problem kommt daher, dass der Kleine einen Restzaubertrank verschluckt hat. Na kommt. Ich will versuchen, die Kontaktaufnahme etwas zu erleichtern. Danke, das ist sehr freundlich. Hey, Baby, Baby, schau mal, wie nett Vaseline ist. Die darf man doch nicht verhauen, die Vaseline. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, haui, haui. So, das war mal wieder fällig. Blüht mein kleines Blümelein. Och, du schöner Westerwald, Eukalyptusbohnen. Dem Kleinen scheint's zu gefallen. Da haben wir nicht mehr den gleichen Geschmack. Über deine Höhen pfeift der Wind, so kalt. Jedenfalls wirkt es. Der Kleine ist eingeschlafen. Gehen wir. Jedoch der kleinste Sonnenschein dringt tief ins Herz hinein. So scheint endlich ein Mittel gefunden, den kleinen Quälgeist zufriedenzustellen. Aber nicht alle im Dorf sehen nur den Vorteil bei der Sache. Bravo, Herr Majestix, das hast du sauber hingekriegt. Was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt? Du bist der Häuptling des Dorfes und du erlaubst, dass eine Fremde unter dem Dach eines Junggesellen wohnt. Gratuliere. Aber Blinchen, das ist doch eine Amme für den Kleinen. So ein unmoralisches Verhältnis ist nicht tragbar. Und noch jemand macht sich Sorgen, wenn auch um andere Dinge. Die Geschichte will mir gar nicht gefallen, Obelix. Puh, what's up? Auf jeden Fall wird's wie immer mit einem Bankett unterm Sternenhimmel enden. Asterix, ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Ja, Majestix, unser Chef. Wegen der Amme unter deinem Dach beginnt man im Dorf zu klatschen. Könntest du nicht eine Zeit lang woanders wohnen? Der Dorfklatsch ist mir egal, aber um mich dir nicht zu widersetzen, werde ich deinem Rat folgen, O Majestix. Asterix zieht also zu Obelix und gleich in der folgenden Nacht versucht Kaktus, das Kind zu entführen. Jetzt oder nie, alles schläft, sogar der da. Die werden dir gleich was erzählen, die Legionen. Sowas nennen die Singen. Bringt endlich die Fremde zum Schweigen. Das war wohl nichts. Am nächsten Morgen. Kaktus hat seinem Schützling gerade die Flasche gegeben. Wenn die Auswirkungen dieses verflixten Zaubertranks nicht wären, würde ich dich unter den Arm klemmen und nichts will weg. Aber Moment, wer sagt denn, dass die Wirkung des Zaubertranks bei dir überhaupt noch anhält? Wie geht's? So lala. Wie lange wirkt denn dieser Zaubertrank eigentlich? Kommt drauf an. Wenn wir zum Beispiel Obelix nehmen, dann kann das ewig dauern. Aufgrund dieser katastrophalen Aussichten entschließt sich Kaktus, alles auf eine Karte zu setzen. Am Nachmittag verlässt er mit dem Baby das Dorf. Pilze sammeln, wie er dem Gallier sagt, der am Dorfeingang Wache hält. Und von dem erfahren es etwas später Asterix und Obelix. Schnell, Obelix, hinterher! Mir schwant Übles! Ja, hinterher! Und irgendwo im Wald finden die Freunde das Baby friedlich schlafend unter einem Baum. Und neben ihm liegt die Zopfperücke von Kaktus, die ihm das Aussehen einer Amme gegeben hatte. Weißt du, was das ist, Obelix? Das ist der Beweis, dass die Amme gar keine Amme war. Ja. Yeah. Jawohl. Der Kleine muss sie schließlich auch in die Flucht geschlagen haben. Aber wir haben uns mal wieder reinlegen lassen, wie die Frischlinge. Ach, wollen wir nicht nachschauen, wer es eigentlich war? Ich hätte mal wieder Lust auf eine Erhebung bei den Römern. Wir haben den Kleinen bei uns. Und wir dürfen keinerlei Risiko eingehen. Übrigens werden sich die Römer sicher einen neuen Trick einfallen lassen. Aber nächstes Mal beim Teutates. Da werden sie uns besser vorbereitet finden. Oh ja! Zur gleichen Zeit im Römerlager. Spiel nicht verrückt, Kaktus! Komm sofort aus der Ecke! Ich befehle es dir! Hören wir, dass er nicht im Lager ist? Aber ja, doch beim Jupiter! Komm schon! Wir haben eine Schlacht verloren, aber nicht den Krieg! Ich hatte dir gesagt, wenn's nötig ist, brenne ich ganz Gallien nieder! Also, zünden wir's an! Als es Nacht wird in Gallien, haben die Römer in einiger Entfernung von dem unbeugsamen kleinen Dorf mit gewaltigen Wurfmaschinen Aufstellung bezogen. Also, Kaktus, du hast verstanden. Ich übergebe dir das Kommando. Auf mein Signal hin, Feuer frei! Und kurz darauf... Das Signal. Alles hört auf mein Kommando! Zündet die Geschosse an! Feuer frei! Die Römer greifen an! Es brennt! Gute Miene! Du bringst die Frauen und Kinder zum Strand, während wir uns um die Römer kümmern. Ich bin sicher, dass er brav ist. Alles in Reih und Glied. Keiner redet. Und keine Panik. Mitten im Flammenmeer schenkt Miraculix an alle Zaubertrank aus. An fast alle. Nein? Nein! Ich finde, diesmal schmeckt ein bisschen komisch. Ja, kein Wunder, der muss leicht angebrannt sein. Ja, ja. Los, zeigen wir den Römern, wie abgebrüht wir sind. Vorwärts! Als Erste dürfen die Erhebungsfachleute ran. Nicht wahr? Und dann stoßen die Widersacher aufeinander. Unterdessen am Strand. Gib das Kind her, du Megäre! Hol's dir doch, wenn du dich traust. Ha, du kannst uns nicht einschüchtern. Genau. Wir haben alle unsere Ration Zaubertrank bekommen. So, jawohl, so. So ist das. Und wieso hab ich nichts gekriegt? Sei still! Oh, Schreck. Der Kleine ist mir vom Arm gesprungen. Was nur? Der Römer wird sein blaues Wunder erleben. Aber das Baby umklammert nur Brutus' Bein. Aha! Das soll also das kleine Monster sein. Bei Belisaga. Der Trank hat aufgehört zu wirken. Mit dem Kind auf dem Arm läuft Brutus zum Wasser. Aus der Dunkelheit schiebt sich ein Boot und Brutus springt hinein. Schnell, zum Schiff! Und das Schiff, das Brutus für seinen Plan gemietet hat, gehört ein paar gewissen Piraten. Kannst du mir auch schwören, dass wir nicht Gefahr laufen, den verrückten Galliern zu begegnen? Die sind im Augenblick viel zu beschäftigt. Und so ist es. Beim ersten kehrt langsam Ruhe ein auf dem Schlachtfeld. Schau, Asterix, ich hab den Hausierer gefunden. Und ich die Amme. Also, Römer, du sagst mir jetzt sofort den wahren Grund, der dich zu uns geführt hatte. Erbarmen! Ich hab nur auf Befehl von Brutus gehandelt, dem Sohn Cäsars. Und wo finde ich den? Am Strand. Er wusste, dass ihr das Kind aus Sicherheitsgründen dorthin bringen würdet. Asterix und Obelix stürmen zum Strand. Ich hab dein Vertrauen nicht verdient, Asterix. Ein Römer hat ihn gepackt und auf ein Piratenschiff gebracht. Man kann es noch am Horizont sehen. Meinst du, du kriegst es, wenn du hinterher schwimmst? Also, Asterix, manchmal stellst du schon komische Fragen. Entschuldige, ich dachte nur, du... Aber natürlich schaffe ich das. In 0, nichts hat Obelix mit Asterix und Idefix auf dem Rücken das Schiff erreicht. Alle Mann über Bord! Ja, aber wegen zwei Galliern gebt ihr das Schiff auf? Du kennst uns nicht. Du hast uns nie gesehen. Und wir sind tot. Wenn ihr näher kommt, passiert was mit dem Kind. Und da greift Idefix ein. Wenig später erreichen die Freunde mitsamt dem Kind und Brutus wieder den Strand. Es lebe Asterix! Es lebe Obelix! Es lebe Idefix! Hast du das Rätsel der Herkunft des Kleinen eigentlich lösen können, Asterix? Noch nicht, aber ich stehe kurz davor. Was ist denn hier wieder los? Cäsar! Ja, Brutus, ich komme geradewegs aus Obergermanien, wo mir meine Agenten deine Spinnereien gemeldet haben. Was fällt dir ein, meine Legion zu dezimieren, nur um ein Kind zu suchen? Wer ist das Kind? Sprich! Das ist genau die Frage, die ich ihm auch gerade stellen wollte, Julius. Er ist dein Sohn, O Cäsar. Kleopatra! Das ist ja wunderbar. Was für ein Schauspiel. Und was für eine Nase. Mein Sohn, Cäsar Junior. Aber ich dachte, ihr wärt beide in meinem Palast in Rom in Sicherheit. Sicherheit, sagst du? Nach deiner Abreise hat dieser dekadente Brutus mehrmals skrupellos versucht, Cäsar Junior zu beseitigen, um deine Güter allein zu erben. Da bin ich auf die Idee gekommen, unseren Sohn in Sicherheit zu bringen, an den einzigen Ort, der noch in der Lage war, seinen Schutz zu garantieren. Das Dorf der unbeugsamen Gallier, das nicht aufhört, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Na schön. Schon gut, Brutus. Du brichst mir sofort nach Obergermanien auf. Dort weht ein rauer Wind. Außerdem werden dich die Barbaren schon Mores lehren. Verzeih, wenn ich euch ausgenützt haben sollte, Asterix. Aber ich fühle mich durch dein Vertrauen sehr geehrt, o Königin Kleopatra. O Königin Kleopatra und Cäsar, wir sind untröstlich, dass wir weder bei uns noch mit euch diesen glücklichen Ausgang feiern können. Unser Dorf liegt in Schutt und Asche. Und was wird aus unserem Schlussbankett? Meine Pioniertruppen werden euer Dorf wieder aufbauen. Das schwöre ich. Und ich spendiere euch ein Festessen auf meinem Schiff. Das ist ja das Mindeste. Und entgegen den Vorstellungen von Obelix findet das Bankett diesmal unter der wärmenden Sonne von Arimorika statt. Auf der prunkvollen Galeere der Königin Kleopatra. Es fehlt an nichts. Selbst Wildschweine gibt es. Und sogar Julius Cäsar nimmt in Persona teil. Immerhin ist er ja auch der Vater des jungen Helden, dem es im Traume nicht einfiele, dass er dereinst in Ägypten herrschen wird. Nämlich unter dem Namen Ptolemäus der 16. Also Obelix, also pass mal auf, das ist so. Also wie soll ich dir das erklären? Also pass mal auf, die kleinen Bienen, die fliegen von Blüte zu Blüte. Und dabei streifen sie den Blütenstaub auf dem Stempel ab. Also, verstehst du? Und die Störche? Was haben die damit zu tun?